Zum 5. Todestag von Genossin Kim Jong-il gab es am 13. Dezember in der TVJK-Botschaft in China eine Gedenkveranstaltung der Familien derjenigen, die mit dem anti-japanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung standen. Daran nahmen teil die Familien der koreanischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer in China, der chinesischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer und der Chinesen, die mit dem anti-japanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung standen, sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in China und seine Mitarbeiter. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung hielten der Sohn vom koreanischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer in China, Ri Jae-dok, und die Enkelin und die Söhne der chinesischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer Cai Xirong, Wang Xiaoming, Feng Zhongyun und Hu Junyi die Reden.